Eine Woche später erreichte Wusch Wusul, der kleine Nachtalp, als Erster das Ziel. Oder vielmehr, er war davon überzeugt, der Erste zu sein, da er ja durch die Lüfte dahin ritt. Es war zur Stunde des Sonnenuntergangs und die Wolken sahen aus wie flüssiges Gold, als er gewahr wurde, dass seine Fledermaus bereits über dem Labyrinth schwebte. So lautete der Name einer weiten Ebene, die von Horizont zu Horizont reichte und die nichts anderes war als ein einziger großer Blumengarten voll verwirrender Düfte und traumhafter Farben. Zwischen Büschen, Hecken, Wiesen und Beeten mit den seltsamsten und seltensten Blüten verliefen breite Wege und schmale Pfade in so kunstvoller und viel verzweigter Anordnung, dass die ganze Anlage einen Irrgarten von unvorstellbarer Weitläufigkeit bildete. Natürlich war dieser Irrgarten nur zum Spiel und zum Vergnügen angelegt, nicht um etwa jemanden ernstlich in Gefahr zu bringen oder gar um Angreifer abzuwehren. Dazu hätte er nicht getaugt und einen solchen Schutz hätte die kindliche Kaiserin auch gar nicht nötig gehabt. Im ganzen grenzenlosen, fantastischen Reich gab es niemanden, gegen den sie sich hätte schützen müssen. Das hatte einen Grund, den wir bald erfahren werden. Der kleine Nachtalp schwebte auf seiner Fledermaus völlig geräuschlos über diesen Blumenirrgarten hinweg und bald tauchte vor ihm in der Mitte des Labyrinths und in feenhaftem Weiß schimmernd der Elfenbeinturm auf, das Herz Phantasiens und der Wohnort der kindlichen Kaiserin. Das Wort Turm könnte bei einem, der diesen Ort nie gesehen hat, vielleicht eine falsche Vorstellung erwecken, etwa die eines Kirchturms oder eines Burgturms. Der Elfenbeinturm war so groß wie eine ganze Stadt. Er sah von fern aus wie ein spitzer, hoher Bergkegel, der in sich wie ein Schneckenhaus gedreht war und dessen höchster Punkt in den Wolken lag. Erst beim Näherkommen konnte man erkennen, dass dieser riesenhafte Zuckerhut sich aus zahllosen Türmen, Türmchen, Kuppeln, Dächern, Erkern, Terrassen, Torbögen, Treppen und Balustraden zusammensetzte, die in und übereinander geschachtelt waren und allesamt aus dem allerweißesten, fantastischen Elfenbein bestanden. Und ganz oben auf der höchsten Spitze des gewaltigen Turmes wohnte die kindliche Kaiserin in einem Pavillon, der die Gestalt einer weißen Magnolienknospe hatte. In manchen Nächten, wenn der Vollmond besonders prächtig am Himmel stand, öffneten sich die elfenbeinernen Blätter weit und entfalteten sich zu einer herrlichen Blüte, in deren Mitte dann die kindliche Kaiserin saß. Der kleine Nachtalp landete mit seiner Fledermaus auf einer der unteren Terrassen. Er wurde bereits von 5 kaiserlichen Tierwärtern erwartet, die ihm aus dem Sattel halfen und die Fledermaus in die Stallungen brachten. Als diese ihren Platz erreicht hatte, rührte sie weder Trank noch Futter an, sondern rollte sich sogleich zusammen, hängte sich kopfunter an ihren Haken und fiel in einen tiefen Schlaf der Erschöpfung. Es war ein bisschen viel gewesen, was der kleine Nachtalp ihr abverlangt hatte. Die Wärter gingen auf Zehenspitzen fort.